das PS ist nicht wichtig, da stand drauf, bring heute Abend Hackfleisch mit oder sowas. Yeah, Hackfleisch. Hallo und herzlich willkommen zum 81. Conancast. Heute geht es um die Beziehungen in Detective Conan, also ganz speziell die Liebesbeziehungen und nicht die Freundschaften, wie einige vielleicht denken könnten, sondern um die Liebesbeziehungen. Und das mache ich heute nicht alleine, denn mit dabei ist auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Und ich begrüße den Stargast. Willkommen Kevin. Huhu. Hallo. Gut, heute eine schöne Dreierrunde. Wir haben heute einige Dreiecksbeziehungen hier dabei im Conancast. Und zunächst beginnen wir aber mit einigen Beziehungen, die schon mehr oder weniger abgeschlossen sind, also die vor der Handlung von Detective Conan begonnen haben und mittlerweile schon abgeschlossen sind, beziehungsweise nur noch geringfügig fortgesetzt werden. Da ist zunächst zu nennen die Beziehung zwischen Akemi Miyano und Shuichi Akai, die ja einige von euch sicherlich noch kennen dürften. Die wurde ja in Band 58, meine ich, bekannt, dass da mal eine Beziehung war zwischen den beiden, als sie in der Organisation waren. Und Shuichi Akai hat das ja damals ausgenutzt, um in die Organisation zu kommen, da ein bisschen einzutauchen. Aber offensichtlich hat sich da doch eine tiefere Beziehung zwischen den beiden entwickelt. Ja, ja, vor allem ihrerseits, denke ich. Man hat ja dann auch gelesen, also dass es ernst oder ernster war als geplant. Zwar auch von Seiten von Shuichi wäre es ernster geworden als geplant, aber ich denke, es war vor allem ja von ihrer Seite aus. Ja, das denke ich auch. Shuichi Akai dürfte das zunächst ja nur genutzt haben, um da irgendwie reinzukommen. Ich denke, Akemi Miyano wird da schon etwas empfunden haben, gehe ich mal von aus. Verpasse ich nicht oder verwechsel ich nicht irgendwas, dass Shuichi nicht von ihr mit einem Auto überfahren wurde oder so? Genau so ist es. Also das Ganze hat... Und dann im Krankenhaus, ach und... Ja, genau, das Ganze hat eben so angefangen, dass er eben angefahren wurde vom Auto, sie die ganze Zeit bei ihm saß, weil er ihr natürlich auch leid getan hat. Darüber hinaus hat er gedacht... Boah, gute Idee, ich glaube, die verliebt sich. Das kann ich nutzen, um Informationen über die Organisation zu bekommen. Ich stelle mir gerade vor, so Shuichi liegt im Bett, trinkt dann seine Cola manchmal, ne? Boah, ich glaube, die verliebt sich. Aber das ist doch aus der Filler-Episode, oder nicht? Also es war im Manga nicht so, oh, meine ich. War das ein Filler? Das war ein Filler, gehe ich stark von aus. Also ja, aber ein schöner Filler. Ja, also schön auf jeden Fall, aber... Der hoffentlich von Gosho Aoyama abgesegnet wurde, weil das ein ganz netter Anfang für eine Beziehung ist. Wenn es eben nicht im Manga war, weiß man nicht, wie die Beziehung angefangen hat. Aber Fakt ist, sie war da, er hat sie zunächst genutzt und hat sich aber tatsächlich auch wirklich sehr in sie verliebt. Denn er hat ja ihre allerletzte SMS noch gar nicht gelöscht, weil er sehr daran hängt. Stimmt, nicht wie bei Sato und Matsuda und anderen Personen, die die SMS mittlerweile schon gelöscht haben. Da ist sie noch da und es ist ja noch fraglich, was denn da im PS stand. Wer sich erinnert... Akai hat die auf dem Dach gelesen und dann stand unten ja noch PS und dann war das der Bildschirm vom Handy, vom Club-Handy wohlgemerkt, abgehackt. Also man konnte da nichts mehr sehen und da fragen sich viele Fans auch noch, oder ich natürlich auch, was denn da wohl gestanden hat. Ich schätze mal, dass es was mit Ai Haibara zu tun haben dürfte, die ja Akemis Schwester ist. Ich habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht. Ich erwarte allerdings was Großes, weil jeder etwas Großes erwartet. Es kann natürlich auch sein, dass Gosho Aoyama einfach gesagt hat, ja, ist eine normale SMS, das PS ist nicht wichtig, da stand drauf, bring heute Abend Hackfleisch mit oder sowas. Yeah, Hackfleisch. Aber ich meine mal gehört zu haben, dass er doch noch in Zukunft genauer auf dieses PS eingehen wollte. In so eine tief emotionale SMS einfach am Ende reinschreiben, bring Hackfleisch mit. Perfekt. Genau. Perfekt. Warum nicht? Also, naja, ich denke, da wird auch noch einiges zu kommen, auch wenn ich nicht denke, dass das Aoyama so groß. Das wird nichts gewesen sein, was irgendwelche Welten bewegt. Ja, ich denke, das wird aber beiläufig nur erwähnt und nicht so groß gemacht. Also, ich denke, Aoyama hat es bewusst gemacht, dass er da noch was hinten dran hat schreiben lassen von Akemi. Ja, das schon, aber er wird sich da nicht gedacht haben, boah, da steht eigentlich noch eine Hammermeldung. Wer der Boss der Organisation ist, also ja, sowas. Ja, genau. PS. Ja, ja, genau. Aber wusste sie das überhaupt selber, wer der Boss der Organisation ist? Ich denke nicht. Ehrlich? Ich denke nein. Nicht. Nee. Sie hat ja keinen Decknamen, oder? Nee, ist stimmt. Nicht bekannt. Richtig. Ohne Decknamen willst du ja wohl nicht viel wissen. Ja, genau. Und selbst einige mit Decknamen wissen es ja nicht, beziehungsweise momentan wissen wir eigentlich, dass gar keiner das weiß, oder? Naja, dass es niemand weiß, wissen wir nicht. Wir wissen nur nicht, wer es von denen weiß. Ja, aber selbst das ist ja schlecht, dass wir es nicht wissen. Naja, ist auch ein anderes Thema. Das hat nichts mit Beziehungen zu tun. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, ich denke, das hat dann einen gesonderten Cast verdient. Ja, zunächst noch zu ein paar weiteren abgeschlossenen Beziehungen. Da ist zu nennen unser Polizeikommissar Juzo Megure und seine Frau Midori Megure, die beiden schon seit Ewigkeiten verheiratet. Ja, auch da hat doch alles angefangen mit irgendeiner Autounfallserie. Irgendein Typ hat doch da angefangen, Leute umzufahren mit hohen Stiefeln oder so, ne? Und dass er die Narbe daher trägt unter seinem Hut, weil er sie gerettet hat. Weil irgendeine Haudi fährt ja Oberschülerinnen um. Das war ja mal eine Rückblende, nicht wahr? Das war eine Rückblende, also auch alle schon vor Detektiv Conan-Zeit passiert. Aber es war ja in einem Fall aktuell geworden, wo ja Sonoko dann beinahe umgebracht worden wäre. Ja. Und sich Megure dann mit seinem Dickschädel dazwischen stellt. Mit seinem Hut. Ah ja, und nochmal die Narbe aufblutet und so weiter. Genau, wobei an dieser Stelle nochmal zu erwähnen ist, es handelt sich dabei, obwohl es bei uns in der Kategorie abgeschlossene Beziehungen steht, es handelt sich dabei um eine laufende Beziehung. Das ist das. Ja, genau. Also die beiden sind immer noch ein Paar, verheiratet. Genau. Niemand ist gestorben im Gegensatz zu Akemi und Shuichi. Ob da wirklich nichts mehr passiert? Die können sich immer scheiden lassen in irgendeinem Fall. Ja, aber ich denke, das wird Gosho nicht bringen. Dann machen die einen auf Eri und Kokoro. Genau. Naja, ja. Also die beiden, die Beziehung wird in Detektiv Conan auch nicht weiter fortgeführt. Ist einfach fest. Und die schenken sich eben zum White Day und zu sonst wann immer noch was. Aber, also ich denke, da dürfen wir nicht mit noch paar Handlungssträngen von Aoyama rechnen. Ich denke, der eine Fall wird's gewesen sein. Hätte auch keinen Sinn. Und dann war's das. Oder was hättet ihr noch für eine Idee, was man da noch sagen könnte? Nichts. Vielleicht denkt er sich was Spannendes aus. Bezüglich Midori, Megure, da gibt's dann noch, er könnte den Charakter noch weiterentwickeln. Aber ich denke, Kinder? Ja, Kinder vielleicht das später. Das ist eine gute Frage. Ja. Vielleicht später. Also. Ich glaube, er ist doch was älter als Kokoro. Weiß ich gar nicht. Also 50er Jahre vielleicht? 40er? 30er? Gut möglich. Aber wenn man bedenkt, dass Shinichi, wenn man jetzt auf den Start des Mangas sich bezieht, 1978 geboren worden ist, dann ist er doch was älter. Ja, dann noch eine weitere abgeschlossene Beziehung, die auch immer noch läuft. Das sind Shinichis bzw. Conans Eltern, Yukiko und Yusaku Kudo. Ja, ich weiß auch nicht, was es dazu groß zu sagen gibt. Seit Ewigkeiten verheiratet. Ja. Glücklich. Genau, die beiden kennen sich seit der Oberschule auf jeden Fall. Kann auch sein, dass seit der Mittelschule und Grundschule waren zusammen in einer Klasse, auch mit Eri und Kogoro zusammen. Yukiko hat damals schon mit 20 oder so ihre Schauspielkarriere aufgegeben, um für die Familie da zu sein. Und mit 21 hat sie schon den kleinen Shinichi bekommen. Aber wie dem auch sei, auch zwischen Yukiko und Yusaku läuft es natürlich nicht immer gut. Sie haben schon durchaus ihre Meinungsverschiedenheiten und reisen auch manchmal allein um die Welt. Genau, nach London. War da nicht mal, ich glaube, Yukiko fährt ja gerne Motorrad, ne? Genau. Ich glaube, also werde ich nie vergessen, wie Conan da vorne zwischen ihren, wisst ihr, was ja, ich bei, meine? War das nicht bei der Onkel aus Brasilien? Genau, genau, wie ja, sein ja. Kopf aus ihrem Dekolleté rausguckt. Ja. Dass er da überhaupt reingepasst hat, also. Also, wow. Nicht wow, ich meine, wenn ich, wenn meine Mutter Motorrad fahren würde, okay. Aber dann noch zwischen ihren Hupen, Dann aber, ja, nein, bitte nicht. Ja, ich denke, wir gehen mal voran zu den... Daran kann ich mich noch gut zu erinnern. Zu den etwas spannenderen Beziehungen, die sich in Detektiv Conan selber entwickelt haben, also während die Handlung so vor sich her streitet. Das ist natürlich zunächst zu nennen die Beziehung zwischen Ranmori und Shinichi Kudo, die ja praktisch mit Beginn der Serie ja nicht anfängt, aber fortgeführt wird. Und Aoyama zeichnet ja auch des Öfteren ein paar Rückblenden. Auch in Filmen kommen ja auch, also Rückblenden zu Shinichi und Ran gibt es ja immer. Auch in Filmen, in Filler, überall, also auch im Manga. Und meistens redet er über Holmes. Genau, wie im ersten oder Fall. Oder sie necken sich. Ja, richtig in Fahrt. Gegangen ist aber lange nichts, bis, ich glaube, Band 72, der London-Fall. Ja, es ging ja eigentlich schon los mit dem, wo Shinichi angeblich der Mörder war, dieser Fall. Wo der Doppelgänger da war. Da saßen die irgendwie im Auto und dann kam dann noch der Unfall oder so mit Takagi und Sato, der nächste Fall da, wo Shinichi auch noch dabei war. Ah. Und dann hielt doch Ran irgendwie Shinichi fest und wollte irgendwas sagen. Ich musste nachher noch was sagen und so. Und dann war er weg. Und sie hielt ihn an der Hand und währenddessen ist er fast geschrumpft und dann musste er sie noch einschläfern, damit sie das nicht mitkriegt. Und dann wacht sie auf und er hält Conans Hand. Ein Wunder. Aber du hast schon recht, Kevin. Danach ging es dann richtig los mit dem London-Fall. Band 72 oder 71, 72 war das, glaube ich. 71, 72, ja. Wo dann... ohne jetzt das hier zu spoilern, kommt, genau. Mehr oder weniger. Und danach ist ja dann die Frage, wann denn Ran Shinichi Bescheid gibt. Ist, glaube ich, noch gar nicht passiert, oder? Habe ich das verpasst? Genau. Naja, also, ja, direkt nicht. Aber halt im ersten, ne? Im ersten Band sagt sie ja Conan, dass sie Shinichi liebt. Stimmt. Also, er weiß es ja auch. Und ich denke mal, er... Ja, für ihn ist es schon klar, dass sie ihn natürlich liebt. Ah, die wissen es beide. Für sie sollte es mittlerweile auch klar sein. Vorher, bevor er geschrumpft ist, war es nie so klar. Also zumindest haben sie es sich nicht gestanden. Stimmt. Sie haben sich immer nur geneckt. Und erst seitdem Conan geschrumpft ist, und das tut ihm auch richtig gut in der Beziehung, sonst hätte er sie, glaube ich, so weiter geneckt wie in der Beziehung zwischen Heiji und Kazuha. Erst jetzt weiß er natürlich, wie sehr sie an ihm hängt und ihm liegt natürlich auch super viel an ihr. Klar, ja. Ist mir auch so noch gar nicht aufgefallen. Ja, zu der nächsten Beziehung, da geht's um Aoko und Kaito Kuroba, die ja eigentlich nicht in Detective Conan stattfindet, sondern mehr in Magic Kaito, trotzdem hier nicht unerwähnt bleiben sollte, denke ich. Ja, die wird ja auch in Detective Conan kurz angeschnitten. In der Episode 235 war das doch. Ah, ja. 235, war gut, ja. Ja, die eine Episode. Nee, das war die eine mit dem Glockenturm. Genau, oder? Ja. Das Ziffernblatt und so. Shinichi Hubschrauber, Pistole von den Korallen und guck so. Guck mal, ich sag eine Zahl und du weißt sofort, worum es in der Episode ging. Das ist schon Expertenwissen. Ja. Ja, ich kenne die Episode. Ich fand die ganz gut. Nicht schlecht, ja. Ehrlich gesagt. War ganz okay. Hierbei handelt es sich natürlich um eine typische Gosho Aoyama-Beziehung. Der hat ja auch in vielen seiner Short-Stories und in anderen Mangas hat er immer diese eine Beziehung zwischen einem Oberschüler und einer Oberschülerin, die sich seit dem Sandkasten kennen, seit jeher alles zusammen machen und seit jeher eigentlich in sich verliebt sind, es sich aber nicht sagen, sich tierisch auf den Sack gehen stattdessen. So, die typische Gosho-Beziehung. Aoyama liebt seinen Sandkasten und die Sandkastenbeziehung. Ich hätte auch gern eine Sandkastenbeziehung. Naja. Also ich nicht. Jedenfalls nicht mit meinem Sandkasten. Du hast einen Sandkasten, Kevin? meine Oma hatte mal einen, ja, in Russland. Ah ja, okay. Wir haben den Sand immer vom Strand hergetragen in Eimern. Und, ja, Fernbeziehung. Ob das so rechtlich in Ordnung war, weiß ich nicht. Ja. Wem gehört eigentlich der Sand am Strand? Wir klären uns in diesem Podcast. Nein. Ja, gut. Nächste Beziehung, die ja auch mit Ran und Shinichi einhergeht. Bianca hatte das gerade eben schon kurz angeschnitten. Ist die Beziehung zwischen Kazuha und Heiji, die ja ähnlich verläuft wie die von Ran und Shinichi. Also ich denke, da kann man ganz gut Parallelen ziehen. Mit der Ausnahme, dass Shinichi eben Conan ist und Heiji ist... Niemand. Heiji? Achso, niemand, ja. Also erstens ist er niemand und zweitens hat er so nichts gestanden. Er ist die Nummer 2. Oder? Also er hat es nicht gestanden, glaube ich. Nee, aber er ist ja schon häufig mit Conan da unterwegs und will herausfinden, ne, was denn da jetzt war und versucht ist es häufiger, nee, Kasua versucht es häufiger, oder? Nee, Kasua. Beide, also, Kasua versucht es bei Ran. Ja, was hat Shinichi gesagt? Es ja Conan an, dass Conan zu Ran geht, aber er selber bekommt ja auch nichts auf die Reihe. Beide nicht, also ist ja... Ich erinnere mich noch an sehr gut an den einen Fall, wo die beiden... Vom Zug, ne, oder? Nee, ich meinte den Fall, wo Kasua und Heiji mit Handschellen aneinander gefesselt sind. Ah, ich verstehe, ja. Und dann da auf dem Dachboden da... Wo alles im Manga-Band so dunkel war und nein, nicht so anders und näher ran und okay, aha, ja. Ja. Ich dachte, sie waren als Kinder gefesselt und haben deshalb in diesen... Ja, die haben ja deshalb diese Glücksbringer von den Handschellen, mit denen die als Kinder mal aneinander gekettet sind. Also sie haben in diese Glücksbringertasche haben die jeweils so ein Kettenglied reingetan und als Heiji den Glücksbringer Conan gibt, überlebt Conan ja in dem einen Fall mit dem Serienkiller von Osaka, weil der Typ ja auf Conan losrennt, ihm in die Brust stechen will, sich die Messerspitze in dem Handschellenglied verfängt und dadurch wird Conan nicht getroffen. Puh, das ist aber schon... Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen. Aber... Doch, doch, da war schon was. Ja, da war was. Ja, aber das war ist ja was, mit dem Organisationsmitglied, ne? Genau. Dass da aus dem Haus rausrennt mit dem Messer und Conan beinahe entsticht. Und dank dem Kettenglied kann er aber unversehrt bleiben, ja. Ich erinnere mich. Der Fall, der mir jetzt mit dem Glücksbringer noch im Gedächtnis geblieben ist, ist der Fall, der sich auch wirklich um diesen gedreht hatte. Mein Band 66, 65 oder so müsste es gewesen sein. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Auf jeden Fall um den Glücksbringer. Wo dann am Ende doch ein anderes Bild da irgendwie drin war im Glücksbringer, wenn sich jemand von euch erinnert. Ja, wo dann das Bild von den beiden irgendwie parodiert war. Ja, irgendwie so, sowas. Also, mit Filzstift angemalt. Ja, dann kommen wir mal zu der Beziehung in Detektiv Conan, die sich innerhalb der Serie bisher am meisten entwickeln konnte, beziehungsweise sage ich einfach mal so, dass die Beziehung zwischen Sato und Takagi, die beiden Inspektoren vom Polizeihauptquartier aus Tokio, die ja am Anfang einige Gefühle für sich füreinander entwickelten. Naja, Takagi war ja schon immer ein bisschen in sie, ne? Ja, da gab's ja den Streit dann auch zwischen Takagi und Shiratori. Der und dem Rest des Polizeipräsidiums. Der war äußerst cool, dieser Streit. Ja. Ich fand's genial, wie Takagi und Sato, glaub, im Park waren und Shiratori da im Gebüsch mit Fernglas und den anderen Polizisten da, die überwacht da. Shiratori hatte ja, glaube ich, die Gruppe geleitet, also diese gegen Sato und Takagi-Gruppe. Also die NSA hätte andere Mittel eingesetzt, so viel ist klar. Tja, sie sind halt nicht bei der NSA, so gut kennen sie sich damit nicht aus, wie man die Leute am besten beschattet. Stimmt. Daher einen toten Menschen, mein Conan. Ja, ich erinnere mich auch an die eine Episode, wo doch Takagi irgendwie einen Fall zu lösen hat und Sato sitzt mit Shiratori beim Essen und bis die Sonne untergeht, hat sie irgendwie Zeit, sich zu entscheiden. Ja. Aber ich habe da so mit Takagi mitgefiebert. Ich bin so ein Sato-Takagi-Anhänger. Ja, sind wir eigentlich alle, oder nicht? Aber trotzdem fand ich das mit Shiratori extrem lustig. Und das war auch eine der abgedrehteren Seiten von Aoyama. Also, das passt ja so eigentlich gar nicht zu Detective Conan. Das war so ein Kind-Humor, möchte ich fast sagen. Ja, das trifft's gut. Also, das musste aber auch mal rein. Aber jetzt fehlt das auch, habe ich das Gefühl. Ja, es war lustig. Ja, Shiratori fehlt, aber die anderen hassen Takagi ja immer noch. Und das war ja so es genial, ist immer lustig, wie wenn das alle zu sehen. Das ganze Polizeipräsidium mit den Fahrrädern im Fernradeln ist. Also die stehen ja irgendwie immer noch alle auf sie. Aber ich weiß nicht, manche stehen ja auch anscheinend hinter denen, wie zum Beispiel Yumi vor allem, die sich dann die Stalkerin. Einen Ast abfreut, wenn die beiden sich irgendwie... Ja. Küssen oder näher kommen und gibt schon einige schöne Szenen. Die scheinen sich ja schon ziemlich nah gekommen zu sein. Also, sie sind ja auch jetzt zusammen. Ja, es gab ja des häufigeren schon Kussversuche und der erste Kuss fiel dann ja im Krankenhaus, wenn ich mich daran erinnere. Ich weiß nicht mehr, welcher Fall das war, ist aber auch schon eine ganze Weile her. Irgendeiner, wo auf jeden Fall, ich glaube, das war der Fall mit dem Hammermann. Müsste auch so Band 60? 61, 62, 63? Also es ist schon eine ganze Ecke her, oder nicht? Also 20 Bände ungefähr, könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das war irgendwie, lass es vor 5 Jahren gewesen sein oder so. Ja, schon länger her. Ah, vor 5 Jahren, unserer Zeitrechnung, nicht Detektiv Conan Zeitrechnung. Genau, okay. Unserer Zeitrechnung. Also in Detektiv Conan, um das klarzustellen, gibt es keine Zeitrechnung, denn wir hatten schon 30 Mal den Winter, 60 Mal den Sommer. Ja, und 50 Mal den Valentinstag. Genau. Und Conan wird nicht älter, wie die 3 Fragezeichen. Ja, Aoyama hat ja auch geplant, noch einen Fall zu der Hochzeit zwischen Takagi und Sato zu machen. Please. Hat er mal im Interview gesagt, aber ja, wir kennen Aoyama, wenn er etwas sagt, dann dauert das gefühlt 30 Bände oder ja, ich hoffe, ja, er macht, leider. Könnte ich mir vorstellen, dass er es im Kinofilm macht, das fände ich extrem cool. Aber er hat ja in den Kinofilmen nicht viel zu Kamellen, die schreiben irgendwer anders und er sagt dann, ob er das jetzt mag oder nicht. Ja, ja. Also 110 Minuten Hochzeit. Oder so. Ja, klar, irgendein Zwischenfall, Mord, Fall. Totschlag, Bomben. Genau. Bomben in der Kirche. Natürlich Bomben. In jedem Conan-Film müssen Bomben drin vorkommen. Ja, das ist aber auch ein anderes Thema. Genau. Typische Elemente im Conan-Kinofilm. Nächster Podcast. Ja, dann noch eine etwas, ja, ungewöhnlichere Beziehung, das ist die zwischen Hiroshi Agasa und Fusae Campbell, wie auch immer. Campbell. Now you're talking. Wurde ja erst einmal kurz angeschnitten bei Detective Conan in Band. Das war so toll. Band 41, irgendwo in den 40ern. Irgendwo, aber es war toll. Und war super. Wo ich halt dachte, die Detective Boys wären seine Kinder, ne? Oder ja, genau. So. Oder Impel, ja. Oder was auch immer. Und Agasa hat das auch nicht verneint, soweit ich weiß, und ist dann weggefahren und sie dachte, er wäre glücklich vergeben, wobei das gar nicht der Fall ist und er hegt das ist ja abgeschlossen, noch oder? Gefühle für sie. Ich meine, Aoyama hat mal gesagt, er will es nochmal fortführen, sie soll noch einen Auftritt bekommen. Ja, ich hoffe, bitte, das war super. Das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Ja, ich fand, das war einer der wirklich romantischen Sachen von Aoyama, also nicht wie irgendwie Takagi Sato. Okay, das ist auch romantisch ein bisschen. Aber die anderen Sachen halt nicht. Mit Shinichi und so finde ich voll albern teilweise. Ja, aber stimmt schon. Aber das mit Fusae, das war erwachsen. Das war wirklich mit Erwartungen, unerfüllten Erwartungen, mit Missverständnissen. Das war sehr schön. Ich frage mich immer noch, wie denn ein zweiter Auftritt zustande kommen sollte oder könnte. Also es wirkt alles abgeschlossen, es ist ja Band 40, ja. Also schon 42 Bände jetzt mittlerweile her. Erstaunlich. Und wenn er das nochmal bringen möchte. Aber erinnern sich alle noch dran, oder? Also, ja. Das ist unvergesslich. Ich fand's super. Fall und also auch Folge war schön gemacht. Das war so herbstlich irgendwie, ne? Alles angehaucht, ja. Sie ist ja auch bekannte Modedesignerin. Ah, okay, das weiß ich. Und nicht, da gibt's auch häufigeren tauchen mal so Taschen und so weiter auf, die Sonoko bei sich trägt beispielsweise. Und dann fällt ihr Name auch damit in Verbindung, meine ich, schon mal gehört zu haben. Okay. Das sind ja irgendwie diese Ginkgo-Blätter sowas. Genau. Ginkgo war das. Ja, hoffen wir auf ein zweites Treffen. Das dürfte aber wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Warum Aoyama sie nicht nochmal mit reinpackt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Es sei denn, ja, weil er keine Idee hat. Er hat mit ihr noch was Besonderes geplant bezüglich Boss-Organisation oder sonst was. Ja, er hat was Besonderes geplant oder nicht. Der Boss geplant. Der Organisation ist eine Frau. Sie, das wäre es noch. Kann doch gut sein. Ja, Anokata ist ja weder männlich noch weiblich, also kann ja alles sein. Genau, Gegenstand. Gegenstand. Es ist eigentlich nur so ein Computer, der darauf programmiert ist, zu töten und Leuten zu befehlen, zu töten. Ja, ich glaube auch. Aber ja, mich wundert echt, dass Agasa sie einfach hat ziehen lassen und irgendwie, er denkt ja auch gar nicht mehr an sie. Weiß man zumindest nicht. Ja, oder man weiß es nicht. Also, ich denke mal, wenn die sich wiedersehen, dann wird er sich auf jeden Fall erinnern. Nicht so, dass er sie sieht und dann denkt, ach, wer war das denn noch? Mensch. Vielleicht meint Gosho aber auch, zu diesem alten, zauseligen, verrückten Professorchen passt einfach keine Frau. Doch. Doch sie. Ja. Sie! Also, wir sind alle dafür, dass er mit ihr zusammenkommt. Ja, bitte. Yep. Fände ich super. Jo, gut, dann noch eine weitere Beziehung mit einem etwas spezielleren Verlauf. Und zwar die zwischen Eri und Kogoro, die eigentlich auch teilweise schon vor der TFCon stattfand, mit der Hochzeit und so weiter, wo wir noch nichts zu wissen, meine ich. Und dem Schuss. Und dem Schluss, wo wir aber eine... Schuss. Ja, und das Schluss. Beides, hast ja beides. Den Schuss, Schluss mit Schuss. Genau. Ja, die Beziehung wird aber trotzdem in TFCon größtenteils fortgeführt, beziehungsweise die Aktion, die beiden wieder zusammenzubringen, was ja mehr so Rans Aufgabe ist, oder... Was? Ja, ne, Aufgabe nicht, aber das hat sie sich so vorgenommen. Sie muss ja auch was zu tun haben bei TFCon, also... Ja, sie ruft die Polizei und sie versucht, ihre Eltern wieder zusammenzubringen. Und mit Shinichi zusammenzukommen, ja. Ja. Ja, und sie putzt Kogoro die Wohnung. Und bringt die Bierdosen runter. Und tut die Asche in den Müllbeutel. Ja. Ja, die Trennung zwischen Kogoro und Eri war ja auch gar nicht im Manga, sondern auch im Film. In Film 2 war das ja, wer sich erinnert, wo das so Schluss mit Schuss. Ja, danach waren sie getrennt. Es war ja eine Rückblende im Film. Danach waren sie getrennt und haben sich eben auch die ganze Zeit geneckt, kann man schon sagen. Wobei es es auch gar nicht trifft. Interessant ist allerdings, dass man erst ja dachte, dass Eri diesen Schuss auf sich als Grund zur Trennung gesehen hat. Und man dachte ja auch, ja, es liegt daran, weil er so blöd war und sie angeschossen hat. Aber sie weiß, glaube ich, sogar, warum er sie angeschossen hat. Und sie weiß, dass es richtig war. Von daher weiß ich gar nicht, ob das so wirklich der Auslöser gewesen sein kann. Am Ende wird ja noch gesagt, dass es an ihren Kochkünsten gelegen haben sollte. Das ist aber nicht richtig, ne? Nein, ich denke einfach, da war die Luft raus, weil die haben sich ja eh schon die ganze Zeit geneckt und das, glaube ich, noch mehr als Heiji und Kazuha oder so. Und ich denke einfach, meine Güte, irgendwann hat man keinen Bock ja, mehr. Ja, da trifft er vielleicht schon gut zu, aber von dem Wieder-Zusammenkommen ist das schon was komplett anderes als bei allen anderen Beziehungen. Also es ist schon besonders, denn eine Trennung haben wir sonst eigentlich nicht in der TFCon, oder mir fällt gerade keine ein. Ist also ein Sonderfall und auch recht früh wird ja schon klar, dass Kogoro noch was für Eri empfindet. Er sagt das ja schon bei dem Fall, wo die da am Strand waren. Oh, das war direkt super, zu Beginn, ne? Wo sie da irgendwas anhört und er echt mal genial. Ja, man hofft immer, dass sie zusammenkommen und sie kommt's nicht. Sie sind ja auch nicht mal geschieden, also... Sie hat sich ja nur, in Anführungsstrichen, eine Auszeit gegönnt. Genau, ist ausgezogen, hat Ran zurückgelassen. Aber man merkt ja, dass Kogoro wirklich interessiert ist mittlerweile wieder an Eri. Auch mit dem White Day war das doch. Genau, Geburtstag und White Day. Ah, Geburtstag meine ich, glaube ich, vor allem. Das, wo er den Kuss bekommen hat von Eri, wo er doch das Geschenk dann am Ende vertauscht hatte. Genau, das bekommt er verspätet, bekommt sie ja das Geschenk dann. Ja, wobei, dann kann er ja nicht mehr Yoko fangirlen, wenn sie wieder zusammen sind. Ich glaube, das wäre sehr hart für ihn. Das muss aber auch sein, das ist Detective Conan. Also wenn Kogoro seinen Yoko-Hype da nicht hat, da fehlt was. Es muss, das gehört absolut dazu. Das kann Aoyama irgendwie gar nicht beenden. Zwischendrin jetzt auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, weswegen Aoyama da immer so wenig voranbringt. Weil er einfach denkt, es ist momentan alles gut, so wie es ist. Auch mit der Beziehung zwischen Eri und Kogoro, dass dann Kogoro die Geschenke und so weiter vertauscht, das macht Aoyama doch auch nur, damit das auf den Leser irgendwie lustig wirkt. Und nicht, um da alles stagnieren zu lassen. Also kommt mir auf jeden Fall so vor. Ich denke auch, aber ich denke, der wird das echt die ganze Zeit durchziehen, dass die sich einfach nur necken. Bis zum Ende, ja. Also es kommt, der geht ja minimal voran, aber wenn man sich anguckt, was in den 80 Bänden passiert ist, also... Geht es gar nicht voran. Minimal, sag ich mal. Und das ist schon fast übertrieben. Naja, ein Kuss war da, also auf die Stirn oder wohin auch immer. Dann haben wir noch ein paar Polizisten vor uns. Darf ja auch nicht fehlen. Am Anfang hat Aoyama zig Polizisten in den Ring bei Detective Conan geworfen. Und mittlerweile haben die alle ihren Traumpartner gefunden. Wir hatten ja schon drüber gesprochen mit Takagi und Sato, die ein bisschen herausgehoben wurden. Mittlerweile hat auch Shiratori, der ja vorher noch an Sato interessiert war, seine große Liebe gefunden, nämlich Kobayashi, die Lehrerin der Detective Boys der Klasse 1B an der Teitan-Grundschule. Ja, da ist ihm dann plötzlich irgendwann mal aufgefallen, huch, Kobayashi sieht ja genauso aus wie Sato. So ein Zufall aber auch. Mensch. Äußerst mysteriös, also, ja. Ja, sie sehen sich ziemlich ähnlich und das Ganze basiert eben darauf, dass Shiratori sich als Kind in ein Mädchen verliebt hat, verknallt hat, dass Polizisten mutig fand, Kirschblüten liebte und dass ihm für seinen Mut genau eine Cola geschenkt hat, mit einer Kirschblütenkette drumrum und gesagt hat, weil du so mutig warst und weil die Kirschblüte das Zeichen auch der japanischen Polizei ist, hier mit Kirschblüten. Und ich glaube, aus dem Grund ist der Polizist geworden und hatte gehofft, sie auch als Polizistin wiederzufinden und dachte dementsprechend, Sato sei seine große Liebe. Aber nein, es kommt durch einen Fall heraus, dass es doch Kobayashi war, als er sieht, wie Ayumi ebenfalls Kirschblütenketten faltet. Also lässt den Sato einfach fallen und nimmt die andere. Super. Genau, eine lange Geschichte. Eine, ja, nicht allzu lange Geschichte. Genau, ist noch gar nicht so lange her, es müsste auch Band 66 oder so gewesen sein, die Ecke, aber seitdem ging das recht flott voran, also schon einige Bände später wollte er ihr die Liebe gestehen und dann mit ihr sprechen. Mittlerweile ist es, glaube ich, schon so halbwegs durch, oder? Also die beiden wissen, was sie füreinander empfinden. Sie strickt ihm ja auch einen Schal in Film 15 oder zumindest in der Side-Story zu Film 15. Ja, irgendwas war da, ja. Also bei den beiden ist eigentlich mittlerweile alles fest, fehlen die Hochzeitsglocken und dann sind die beiden durch. Ja, und das kommt ja eh erst in 30 Jahren. Ja, hat aber recht schnell geklappt für die beiden, also allgemein bei den ganzen Polizisten, wo Aoyama am Anfang sich einen Dreck drum geschert hat, dass die miteinander verkuppelt werden. Da hat er vor kurzem in den 60er, 70er Bänden ordentlich Fahrt aufgenommen und jetzt alle miteinander verliebt. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ja, nächstes gutes Beispiel dafür ist dann Taiko Mike oder was auch immer. Taiko? Und, Naiko. Und Inspektor Chiba. Chiba ist ja auch schon seit Ewigkeiten dabei und dann kam vor kurzem auch raus, dass Chiba da seine Sandkastenliebe hat. Naiko Mike und dann haben die sich gefunden. Viel interessanter als den schwachsinn Naiko fände ich ja. Den vollen Namen von Chiba. Was? Das finde ich cool, mein zu wissen. Er kann doch nicht Chiba heißen, also ja, nicht nur Chiba. Chiba ist ja der Nachname. Ja, der Vorname ist noch nicht bekannt. Miwaku. Miwaku Chiba. ich kann mal lachen. Shinichi. Ich glaube, er hat einfach keinen, weil Gosho sich keinen ausgedacht hat. Das war nicht wichtig. Nee. Auf seinem Polizeiausweis, ne? Steht nur Chiba, wenn er sich ausweist. Ja, ja. Ich bin Chiba, aus Chiba. Ja, Chiba ist ja auch noch so ein Stadtteil, glaube ich, oder eine Stadt. Eine Präfektur ist das. Genau, Philipp weiß Bescheid. Genau. Ja, auch bei Chiba hat sich der auch recht schnell entwickelt. Naiko Mike hat dann das Polizeirevier gewechselt, ist jetzt auch in Tokio. Aber so fest ist das bei den beiden noch nicht. Also, Naiko ist ja immer noch recht schüchtern. Nee, wissen die jetzt, oder weiß er jetzt überhaupt? Ich glaube, er weiß es mittlerweile. Er weiß es, glaube ich, immer noch. Was? Nee, oder? Das war doch das eine, es, wo dann... Es ist ja so, dass sie, glaube ich, weiß, wer er ist, aber ja, sie nicht erkennt. Ja, sie weiß, wer er ist, aber er nicht, wer sie ist. Genau. Ja, und da liegt ja schon das Problem. Und Yumi versucht immer wieder, sie zusammenzubringen, aber da wird auch wurde das nicht mittlerweile aufgedeckt? Ich meine, es gab da den einen Fall irgendwie in der Tiefgarage oder so, wo sie dann rausgelaufen ist und hat sie irgendwie ihren Hut verloren, der vom Wind weggeweht wurde. Und dann kommt irgendwie so, ich weiß noch im Anime, wie das da war, die voll romantisch und so weiter. Ah, oder bilde ich mir das nur ein? Habe ich vielleicht auch geträumt? Nee, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass da nicht viel passiert ist. Ich erinnere mich an den Fall, aber ich hatte trotzdem danach immer noch das Gefühl, da ist schon wieder nichts gelaufen. Ja, Chiba wirkt auch ein bisschen blöd. Und soll er ja auch sein. Naja, ob er es jetzt weiß oder nicht. Also die beiden haben auch recht schnell zueinander gefunden. Da kamen auch recht viele Fälle hintereinander, die mit den beiden zu tun hatten. Und ich würde sagen, da ging es schneller voran als bei Sato und Takagi in den ersten 40 Bänden. Oh, absolut. Und das innerhalb von 5 Bänden oder so. Naja, gleiches gilt auch für Yumi Miyamoto und Shukichi Haneda, der erst seit kurzem dabei ist, auch erst einem Fall. Und die beiden haben sich ja auch direkt gefunden. Ach, war auch ein Ex-Freund übrigens, also nicht nur bei Eri und Kokoro, sondern auch hier. Ex-Freund aber nur. Ja, aber auch bei den beiden ging es ja recht schnell voran. Also man hat direkt gemerkt, dass da wieder etwas Liebe in der Luft liegt. Ja, aber vor allem von Seiten von ihm diesmal. Ich denke von beiden. Also ich denke bei Yumi ist es wahrscheinlich so, dass sie mit dem Brief damals nicht so viel anfangen konnte. Ach so, weil er erst der Meister werden wollte von überall, ne? Also auch eine merkwürdige Geschichte, aber ja, ich weiß nicht, warum Aoyama da jetzt noch Shogi mit einbaut. Ja, ein bisschen überflüssig. Weil es lange nicht mehr war. Letztes Mal im deutschen Manga, im deutschen Anime, oder? Episode 332 und 33. Das war der Fall mit Itakura. Genau, ja. Da war ja auch ein falsches Shogi-Breit irgendwie. Nee, das war Shogi-Breit, aber die Steine waren falsch. Die Steine waren falsch. Und da war eine Blindenschrift drauf zu lesen. Genau. Beweisuhr. Dann, dann, dann. Deswegen hatte Aoyama sich erinnert an Itakura, hat genau. Itakura in den Mystery Train Fall mit eingebaut und hatte sich gedacht, komm, da war doch irgendwas mit Shogi. Shogi muss auch noch sein. Und hat dann irgendwie Shukichi Hani da noch erfunden und... Ja, aber warum hat er ihn dann mit Yumi zusammengebracht? Hatte er irgendwie nachts an der Erleuchtung, boah, es wäre doch jetzt voll geil, wenn man diesen komischen Charakter einfach mit Yumi zusammenbringt. Der kommt auf Ideen. Na, Yumi hatte, also es war ja vorher gar nicht so viel bekannt dazu, bezüglich Yumi. Es dachten ja alle, Yumi und Shiba würden irgendwann zusammenkommen, was dann ja aber nie der Fall wurde und wahrscheinlich auch nie mehr wird. Aber ich meine, Yumi hat in Band 52 oder so, irgendwo da die Ecke, mal ganz nebenbei bemerkt, dass sie einen Ex-Freund hat. Das hatte sie irgendwann mal erzählt. Ich glaube auch, ja. Ja, das ist dann jetzt Haneda. Also, ob Aoyama sich damals schon genaue Gedanken gemacht hat, weiß ich nicht. Ich schätze mal, bei Band 40 darum wusste er nicht mal, dass er die ganzen Polizisten miteinander verkuppeln will oder wie er das machen will. Ich denke, das hat sich erst in den letzten Bänden irgendwie ergeben, so seit Band 60 oder so. Aber natürlich musste die erfahrene Yumi, die ja Sato und Takagi immer Tipps geben will, die musste natürlich einen Freund haben, weil diese Tipps hätte sie ja nicht geben können, wenn sie niemals einen gehabt hätte. Mhm. Tja, ja, dann noch eine letzte Polizistenbeziehung, und zwar die zwischen Yui Uehara und Kansuke Yamato, die beiden Polizisten aus Nagano. Wo ja auch noch der dritte Polizist mit dabei ist, hier Komei oder Takaki Morofshi, wie er ja eigentlich heißt. Ich könnte euch jetzt nicht mehr sagen, wie der aussieht. Der dritte Polizist? Ja. Ist auch unwichtig, der kommt noch ein paar Mal vor. Genau. Ja, der wird noch nicht verkuppelt, aber dafür Yui und Kansuke, die ja auch schon beim ersten Auftritt in Band 59 da mit dem Serienmord rund um den Tausendfüßler, wer sich da erinnert. Und da kam ja noch der Fall um die rote Wand. Da wurden die ja alle schon recht stark miteinander verkuppelt. Und das hat sich ja auch bis heute gehalten. Also nichts Starkes bei den beiden, sage ich mal, aber doch schon etwas Beziehung da. Ja, ich meine, die waren ja schon mal zusammen früher und dann hat sich das irgendwie verlaufen, die Sandkastenbeziehung. Und jetzt haben die ja wieder zueinander gefunden. Und Yui ist deswegen ja auch extra in die Polizei zurückgekehrt. Und seitdem ermitteln die beiden zusammen und ja, kommen sich näher. Ich denke, die werden sich in den nächsten Fällen auch noch näher kommen. Gehe ich stark von aus. Wird Aoyama sicherlich auch so sehen. Ich weiß, was Aoyama denkt, ja. Natürlich, weil das ist ja auch offensichtlich nach 80 Bänden. Da weiß man halt, wie Aoyama tickt. Auch, dass er nach dem Organisationsfall in meinen Detective Boys Fall bringt. So einige Stilmittel von Aoyama, die kennt man mittlerweile. Sandkastenbeziehung, genau. Und so weiter. So, puh, nach der Zugfahrt, ne, müssen wir Train erstmal campen. Entspannen hier. So ist es doch, so ist es einfach. Er scheint ja. Camping zu mögen. Er ist selber Profi-Camper, bei den Pfadfindern war er. Jede Wette, warum nicht? Ja, das waren dann jetzt alle Beziehungen, die momentan bei Detective Conan so herumgeistern. Kann natürlich sein, dass wir die eine oder andere vergessen haben. Wir sind auch nicht perfekt. Oder einfach nur schlichtweg ignoriert. Es gibt einfach so viele Beziehungen mittlerweile, dass man da schwer den Überblick behalten kann. Und solche Beziehungen wie Agasa und Fusae, die sind schon recht speziell und die können auch leicht mal unter den Tisch fallen. Also rein in die Kommentare, wenn ihr noch mehr habt. Ja. Würde ich vorschlagen. Ja, genau. Und die Standardbeziehung bei Detective Conan in den einzelnen Fällen ist ja eh, dass ein Paar zusammen war. Er oder sie verlässt ihn oder sie. Und dann Rachemord und Tod. Und ja, genau, diese Beziehungen meinen wir nicht, ja, ne? Die einen Fall lang gehalten haben oder so. Vor allem auch nicht die von unwichtigen Nebencharakteren. Ein paar haben wir allerdings noch in der Hinterhand, die mehr oder weniger offensichtlich waren. Und zu denen kommen wir jetzt. Das sind die sogenannten Wunschbeziehungen oder Beziehungen, die vielleicht stattgefunden haben oder auch nicht. Zunächst ein paar, die eher Wunschbeziehungen sind. Da geht's um die Detective Boys. Da wird ja häufig spekuliert, was es denn da auf sich hat. Zum einen werden ja Ai und Conan häufig in Verbindung miteinander gebracht, beziehungsweise Sherry oder Shio und Shinichi, wo ich auch nicht weiß, was ich davon halten soll, also... Für mich kommt's auch nicht in Frage, aber das ist ein ziemlich beliebtes Thema, wirklich. Ich würde schon fast behaupten, dass es so 50-50 steht, wer mag ran und was? Wer mag... Also bei den Fans Ai vielleicht, aber ich würde sagen, ja, tatsächlich. Ai und Conan ist mehr auch Fan gemacht. Also von Aoyama gibt's da vielleicht ein paar unterschwellige Anzeichen, aber sowas richtig... Aber nur, um solche Fangeschichten überhaupt erleben zu lassen. Ich weiß nicht, ob das geplant war. Also er lässt die beiden einfach ganz normal miteinander kommunizieren. Und da gibt es vielleicht ein paar Andeutungen und so weiter. Beispielsweise da neulich im Kühllaster, wo sich Ai dann da unfreiwillig ausziehen muss oder ausgezogen wird von einem Faden, der im Gebüsch hängen bleibt. Ja, man kann sagen, nicht von Conan. Ja, also, ja... Geschickt eingefädelt. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie steht ja offensichtlich auf ihn und ich glaube, es tut ihr auch irgendwo weh, dass sie ihn für Ran abgeben muss, aber sie gibt ihn auch für Ran ab. Ich würde sagen, ich finde ihre Gefühle recht undurchsichtig. Also sie ist einfach irgendwie da und sie hat auf mich irgendwie gar keine Liebesgefühle. Also sie ist irgendwie so der Charakter, der irgendwie alles ironisch immer nimmt und alles auf die Schippe nimmt. Ich finde, ihr reicht eine Katze, Ende. Ihr reicht eine Katze. Also ich bin der festen Überzeugung, dass am Ende Shinichi und Ran zusammenkommen. Was anderes wäre auch irgendwie nicht akzeptabel, denke ich mal. Ja, eine weitere Beziehung bei den Detective Boys ist ja noch zwischen Ayumi und Genta, beziehungsweise Ayumi und Mitsuhiko, die ja immer auch teilweise mit einer Verbindung gebracht werden. Ja, am Anfang vor allem. Ja, genau. Vor allem am Anfang. Ich erinnere mich an den... Ja, haben die beiden, also Genta und Mitsuhiko, haben ja rivalisiert um Ayumi. Und immer wenn Ayumi Conan 2 Sekunden zu lang angeguckt hat, sind gleich die Fäuste geflogen. Das war aber auch noch recht lange. Ich meine, es gab ja einmal den Fall mit diesen Puppen, der gerade nicht mehr im deutschen Anime da war, wo am Ende das Foto gemacht werden sollte. Waren die Puppen in der Schule irgendwo, oder? Nee, von Ayumi, wo die ja zu Besuch waren bei einer Frau. Ach, die Puppen. Auf dem Podest da irgendwie. Und am Ende sollte ja so ein Foto gemacht werden in der untergehenden Sonne. Da hat sich ja Ayumi irgendwie neben Conan gesetzt oder so. Und da waren ja Genta und Mitsuhiko richtig sauer. Also es hält immer noch an, wenn es so ein paar Momente gibt, wo Ayumi sich Conan zuwendet, aber ansonsten merkt man den Kampf zwischen Genta und Mitsuhiko nicht mehr so, sage ich einfach mal. Ja. Also mir fällt es nicht mehr so auf. Ich weiß es nicht, es ist mir einfach noch zu stark in Erinnerung, um das zu sagen. Wenn ich dann denke, früher mit dem Fall da, wo die bei dem Geisterhaus da waren, direkt zu Beginn, da ging es aber ab, also zwischen den beiden. Das weiß ich noch. Ja. Auch eine schöne Erinnerung ist, wie wir schon angeschnitten hatten, der Kampf zwischen Takagi und Shiratori um Sato, der ja lange Zeit stattfand. Aber Sato hatte auch noch eine weitere Person verehrt, vielleicht. Das ist nämlich Jinpei Matsuda. Ja, sie hat ihn geliebt, würde ich sagen. Und wenn er nicht gestorben wäre, würde er heute noch leben. Ja, und er würde Takagi nicht geben. Nehme ich mal an. Also, was hätte er denn sonst zu suchen? Ja, es würde ihn schon geben, aber er wäre halt ein normaler Polizist. Oder Takagi würde sich mit Shiratori zusammenschließen und... Oh, das wär lustig, ja. Naja, sie hat verdient, nachdem er gestorben ist, wieder glücklich zu sein und deshalb gibt es ja zum Glück Takagi und... Der olle arme Ersatz, naja. Der olle arme Ersatz. Zweite Wahl. Oh nein. Naja. Und ich denke, dass auch sie sich dann immer sagen muss, ja, ist er jetzt wirklich nur der Ersatz für ihn oder so? Das ist jeden Tag wachen die beiden auf und dann ist nur der Ersatz. Auf, oh Gott, wieder mit dem zweiten. Ja. Sie wollen doch nicht immer nur das Zweitbeste. Ja, aber wenn es das Erstbeste nicht mehr gibt, was hat sie für eine Wahl? Naja, dann ist das Zweite ja automatisch das Beste, oder? Ja, sie könnte auch ewig hinterher trauern, aber das macht's auch nicht besser. Genau. Noch eine weitere Wunschbeziehung, was auch wirklich unter die Kategorie Wunschbeziehung fällt, ist die Beziehung zwischen Sherry und Gin, beziehungsweise Wermut und Gin, also dem Martini, der gemixt werden sollte damals. Also, ich muss gleich mal sagen, Wermut und Gin geht nicht, dann Wermut nehme ich. Ja, das wollte ich gar nicht wissen. Dann also Sherry und Gin, oder wie? Ja, reden wir darüber. Also Sherry und Gin finde ich überhaupt eine recht schwere Beziehung, weil sie ja eigentlich mehr Angst... Gin ist doch so alt! Erstens das und zweitens hat sie ja eigentlich nichts als Angst vor ihm. Ja, ich denke auch, da lief etwas Unfreiwilliges, was Aoyama mittlerweile verdrängen möchte, weil sein Manga in eine kinderfreundlichere Richtung sich entwickelt hat. Weiß ich nicht. Also, wenn da jetzt irgendwas von wegen wie Vergewaltigung gelaufen ist, muss ich darüber nachdenken, dass es solche Fälle niemals bei Aoyama gegeben hat, weil das, glaube ich, ein Tabuthema für ihn ist, was er auch niemals schreiben würde. Finde ich auch okay. Sowas will ich gar nicht im Conan haben. Meine Ansicht ist es, dass es so gewesen war, Aoyama das irgendwie mittlerweile verdrängen will und deswegen kaum noch zur Sprache bringt. Es war ja einmal, als Gin sich Sherry nackt vorstellte, damals irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Ja, stimmt. Und jetzt seit neuestem ja wieder im Mystery Train, das zweite Mal. Aber seitdem ja auch nicht mehr wirklich. Oder dazwischen auch nicht. Also es waren diese beiden Fälle. Ja, vielleicht ist ja auch mal irgendwas zwischen denen gelaufen, was Ai für sich selber verdrängen will. Kann auch gut sein, ja. Weil sie weiß, dass sie irgendwie einen Fehler begangen hat. Ich meine, es gibt ja echt so komische Beziehungen in anderen Mangas von wegen, oh, I'm in love with a bad guy. Ja, ich finde das schwierig. Es gibt auch sehr wenig Anzeichen dafür, genauso wie bei Wermut und Gin. Mit dem Martini damals ja das einzige Anzeichen und seitdem gar nichts mehr, oder? Also, sie hat ja noch diese eine E-Mail, glaube ich, geschrieben mit dem XXX, was ja für Kiss, Kiss, Kiss steht. Also ich glaube schon, dass sie irgendwie ein bisschen auf ihn steht. Ja, war das nicht der gleiche Fall oder ein ähnlicher? Auf jeden Fall in der gleichen Richtung. Aktuell ist da ja nichts mehr, nicht dass ich wüsste. Nee, gar nicht. Bei Wermut und dem Boss auf jeden Fall, da könnte man noch drüber reden. Also, da läuft ja irgendwas. Weiß ich nicht, warum. Wermut ist ja der Liebling des Bosses, schon seit Ewigkeiten bekannt. Immer noch. Und immer noch, ja. Warum ist dann die andere Frage? Also, wenn ein Boss irgendeinen Liebling hat, ja, ne? Hier, macht euch mal eure eigenen Gedanken dazu. Schreibt die gerne in die Kommentare. Ja. Aber bitte kinderfreundlich. Dann noch eine weitere Beziehung, die letzte in unserem aktuellen Podcast. Nachdem wir den ja mit Shuichi Akai begonnen hatten, möchte ich den auch gerne mit Akai beenden. Und zwar gehen wir noch kurz auf die Beziehung zwischen Shuichi Akai und Jody Centimillion bzw. Jody Starling ein, die ja auch damals schon stattgefunden hat, wie man ja auch vor kurzem erfahren hat, aber auch in Detektiv Conan wieder ein bisschen an Fahrt aufnimmt, wenn man das so sagen kann. Er hat sie verlassen, um eben dieses Projekt zu starten, Akemi vorzugaukeln, dass er in sie verknallt ist. Und ich glaube, dass Jody für sich selber mittlerweile auch so mitkriegt, dass wahrscheinlich auch gar nichts mehr gelaufen wäre, wenn Akemi denn noch gelebt hätte. Das ist so. Und Akai ist jetzt auch schon seit 2 Jahren, ja meine ich, aus der Organisation raus und hat trotzdem noch, beziehungsweise Akemi ist ja am Anfang der Serie gestorben. Es war ja im Band 3, 4, keine Ahnung, ganz am irgendwo Anfang da direkt zu Beginn gestorben. Und seitdem hat sich bei Shuichi Akai, der erst weit später aufgetreten ist, Band 28 oder so, na weit auch nicht, aber irgendwo da, hat sich ja irgendwie nie was Richtung Jody entwickelt, sondern er hängt ja immer noch an Akimi Miyano, wie man ja an der SMS sieht, die er da immer noch auf seinem Handy hat und auch in Band. An der sie, glaube ich, fragte, können wir, wenn ich ausgestiegen bin, ein richtiges Paar werden? Und dann starb sie und ich glaube, das hängt ihm immer noch zu sehr im Kopf. Aber ich würde nicht sagen, dass er überhaupt gar keine Gefühle für Judy hat. Er hat sie ja auch beschützt, in dem einen Fall im Kaufhaus. Das stimmt, ja. Genau, also er empfindet schon noch was für Jody, könnte aber sich jetzt auf gar keine Beziehung mehr einlassen, weil ihm Akemi noch zu sehr im Kopf hängt. Ja gut, das weiß ich nicht, wie sehr ihm Akemi im Kopf rumhängt, aber dass Jody sehr stark an Akai hängt, das ist, denke ich, sehr deutlich. Na, wenn Akai sich noch in Band 58, 59 die SMS anguckt von Akemi, dann denke ich schon, er hängt noch sehr stark an ihr. Ob sich da jetzt noch was zwischen Jody und Akai entwickeln wird, ist dann die andere Frage. Ich denke, da müsste Jody dann wirklich was Starkes initiieren und Aoyama sehr gutmütig sein. Ich wüsste nicht mal, ob ich mir das wünschen würde. Also es ist so ein extrem schwieriges Thema mit den beiden. Ich würde es mir ja schon irgendwie wünschen, damit sie auf jeden Fall ja glücklich werden. Weil klar, man wünscht sich für Charaktere, die man mag, dass sie glücklich sind. Jody ist sehr stark. Ich meine, sie hat ihre Mutter, ihre Familie, das Haus wurde ja verbrannt, ne? Von Wermut und so weiter. Sie ist schon sehr stark und. Aber seit Akai tot ist, ist sie schwach. Extrem schwach. Schwächer. Sie hat an Lebenslust verloren. Ja, also sie ist immer noch sehr bereitwillig, der Organisation alles entgegenzusetzen. Trifft sich mit Conan gerne im Park. Plaudert über neue Erkenntnisse. Ich denke, da ist noch Ehrgeiz und Motivation da. Aber sobald das Gespräch irgendwie auf Akai kommt, ist sie sofort sentimental und melancholisch und alles zusammen. Kann man ihr auch nicht übel nehmen, oder? Nee, klar. Und wenn man jeden Tag miteinander auch gearbeitet hat, ich denke, allen wird es schwer gefallen sein, mitzubekommen, dass Akai jetzt tot ist. Okay, jetzt habt ihr einige Einblicke in die Beziehungen bei Detective Conan bekommen, soweit sie uns bekannt sind. Es gibt bestimmt noch zig weitere Beziehungen bei Detective Conan und auch noch etliche Wunschbeziehungen, die ihr vielleicht auch haben könntet. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ihr euch denn zusammen wünscht, ob ihr mit unseren Meinungen übereinstimmt oder ob ihr da anderer Meinung seid. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten noch gerne die Verweise. Wir haben einen Facebook-Account, facebook.com/ConanNews, twitter.com/ConanNews, youtube.com/ConanNews. Wir haben einen Wiki, ConanWiki.org, ConanForum.org ist das Forum, ConanNews.org ist unser Newsblog, wo ihr vielleicht auch den ConanCast hört, oder ihr hört den auf iTunes, da sind wir als ConanCast zu finden, aber ihr könnt auch einfach ConanNews eingeben, also wie ihr möchtet, ihr findet uns dort. Ja, ein Instagram-Account haben wir auch noch, Kevin, nicht wahr? Ja, instagram.com/ConanNews, wenn ihr euch auch dort mit uns in Verbindung setzen möchtet. Genau, könnt ihr gerne machen. Ja, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Wuhu! Achso. Tschüss, Leute, und ich wette, dass wir ganz viele Sticheleien jetzt in den Kommentaren haben werden zwischen Iconen und Ranshinichi. Ach, das legt sich. Naja, wie alles im Leben. Irgendwann legt sich das wieder. Genau. Kevin hat gar nicht Tschüss gesagt. Wir haben noch nicht auf Stopp gedrückt, ne? Nee. Kevin? Okay. Kevin schon, er drückt immer sofort auf Stopp. Er will keine Outtakes. Was? Wir wollen Outtakes. Okay, soll ich jetzt auch auf Stopp drücken? 3, 2, 1, stopp!